Kaffee, Schwerstück, Zucker, all der Menschen, junge Menschen, Zigaretten, Eck und du. Stoffwechsel, Herz, Gehirn und Gefühle funktionieren nach sonst.